das ist süß, doch süßer ist der Wein. Ich bin so fröhlich wie ein Reh, das um die Quelle tanzt. Wenn ich den lieben Schenkel seh, mit Gläsern aufgepflanzt. 1, 2, 3, 4, was gemacht mich die ganze Welt, bis liebe Gläschen fehlt. Und habe Zahn, der mir gefällt, an meiner Lippe blinkt. Dann trink ich wie ein Kadake, die volle Flasche leer. Das Blut wird durch die Adern und volle Daumen mehr. Fang und ich guck uns zur Lindung unser Pfad, der edle Rhein war nicht. Der hebt den Bettler auf den Thron, schafft Erd und Himmel und zaubert jeden Erdensohn, schlags ins Elysium. 1, 2, 3, 4, was gemacht mich die ganze Welt, bis liebe Gläschen fehlt. Und habe Zeit, und dann zu Boden sinkt. 1, 2, 3.